Thank you.

Wir sind alle so dermaßen verkauft. Ich kann nicht mehr. We'll be right back. Labor gesehen? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Hast du noch nie ein Labor gesehen? Was ist los? Hast du noch nie ein Labor gesehen? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los?